Rolltomma Balmung, schüttet all nur just Drangung, sei gerade Truppe mit mir, aber der Himmel war der Müll. Auf der Stachtomma Balmung, schüttet all nur just Drangung, der Kölner. Four.